der Juni. Die Zeit geht mit der Zeit, sie fliegt. Kaum schrieb man 6 Gedichte, ist schon ein halbes Jahr herum und fühlt sich als Geschichte. Die Kirschen werden reif und rot, die süßen wie die sauren. Auf zartes Laub fällt Staub, so sehr wir das bedauern. Aus Gras wird Heu, aus Obst Kompott, aus Herrlichkeit wird Nahrung. Und manches, was das Herz erfuhr, wird bestenfalls Erfahrung. Es war und wird, es war und wird, aus Kälbern werden Kinder, Rinder. Und weiter Jahre zeigen Gehör, aus Küssen kleine Kinder. Die Vögel füttern ihre Brut und singen nur noch selten. So ist bestellt in dieser Welt, der besten aller Welten. Spät tritt der Abend in den Park, mit Sternen auf der Weste. Glühwürmchen ziehen mit Lampions zu einem Gartenfeste. Dort wird getrunken und gelacht in vorgerückter Stunde, tanzt dann der Abend mit der Nacht die kurze Ehrenrunde. Am letzten Tische streiten sich ein Heide und ein Frommer, ob's Wunder oder keine gibt. Und nächstes wird es Sommer.